Abschnitt 10 aus Nicholas Nickleby, Band 3 von Charles Dickens, übersetzt von H. Roberts. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. 28. Kapitel, Teil 2. Käthchen wartete, bis Sir Tumley Snuffim die Patientin gesehen und im Besuchszimmer berichtet hatte, dass Mrs. Wititterly durch die besondere Fügung einer gnadenreichen Fürsicht eingeschlafen sei, kleidete sich darauf hastig zum Ausgehen an, sagte der Dienerschaft, dass sie in ein paar Stunden zurückkehren würde und eilte nach der Wohnung ihres Onkels. Ralph Nickleby hatte einen glücklichen, einen sehr glücklichen Tag gehabt. Er ging, die Hände auf den Rücken gelegt, in seinem kleinen Hinterzimmer auf und ab, addierte im Kopfe die Summen, welche bei dem Geschäfte des Vormittags gewonnen waren oder noch gewonnen werden mussten, und sein Mund verzog sich zu einem herben, strengen Lächeln, während die Festigkeit der dadurch gebildeten Linien und Falten und der vielsagende, verschmitzte Blick seiner kalten, glänzenden Augen zu verkündigen schienen, dass es daran nicht fehlen würde, wenn der Gewinn durch rücksichtslose Entschlossenheit oder schlaue Künste noch vergrößert werden könnte. »Schon gut«, sagte Ralph ohne Zweifel auf das obschwebende Geschäft anspielend. »Er setzt dem Wucherer herausfordernden Trotz entgegen. Sehr wohl, wir werden sehen. Ehrlichkeit ist die beste Klugheit. So, auch das wird sich finden.« Er stand still und begann nach einem Weilchen wieder auf- und abzugehen. Er begnügt sich, fuhr er in seinem Selbstgespräche und minder herbe Lächeln fort, seinen bekannten Charakter und seine Klugheit gegen die Macht des Geldes einzusetzen, den bloßen Staub, wie er es nennt. Was das Menschenkind für ein Dummkopf sein muss. Staub. Wer ist da? Ich, sagte Newman Nox hereinblickend, Ihre Nichte. »Was haben Sie von ihr zu sagen?« fragte Ralph kurz. »Sie ist hier.« »Hier.« Newman deutete mit einer Kopfbewegung nach seinem kleinen Zimmer. »Was will sie?« »Weiß nicht. Soll ich fragen?« »Nein, führen Sie sie herein. Doch Geduld.« Er stellte eilig einen auf dem Tische stehenden Geldkasten zur Seite und legte dafür einen leeren Beutel hin. »So, jetzt mag sie kommen.« Newman ging, den Mund zu einem grimmen Lächeln verziehend, holte Käthchen, reichte ihr einen Stuhl und hinkte verstohlen über die Schulter nach Ralph blickend hinaus. »Nun, was gibt es?« hub Ralph barsch genug, aber doch noch immer mit mehr Freundlichkeit an, als er gegen irgendjemand bewiesen haben würde. Käthchen hob die mit Tränen gefüllten Augen empor, bemühte sich, ihrer Bewegung Herr zu werden und zu reden, jedoch vergeblich. Sie senkte daher den Kopf wieder nieder und blieb stumm. Ralph konnte ihr Gesicht nicht sehen, sondern nur, dass sie weinte. »Ich kann mir die Veranlassung dieser Tränen wohl denken«, sprach er bei sich selbst und war eine Zeit lang verlegen, wie er sich benehmen sollte. »Doch was wird's schaden? Sie weint einige Tränen und das Ganze ist eine vortreffliche Lehre für sie.« Er blickte sie ziemlich lange schweigend an, nahm ihr gegenüber Platz, fragte sie endlich, was sie zu ihm geführt hätte, und wäre durch die plötzliche Festigkeit, womit sie emporblickte und ihm antwortete, fast außer Fassung geraten. »Es ist derart«, sagte Käthchen, »dass Ihnen das Blut beim Hören wie mir beim Erzählen in die Wangen steigen sollte, Sir. Ich bin misshandelt, mein innerstes Gefühl ist beleidigt, unheilbar verwundet, und zwar durch Ihre Freunde.« »Freunde«, fiel Ralph kalt und strenge ein, »ich habe keine Freunde, Mädchen.« »Nun wohl durch die Herren, die ich hier bei Ihnen sah«, entgegnete Käthchen rasch. »Wenn sie nicht ihre Freunde sind und wenn sie sie kannten, wie sie waren, desto schmachvoller war es von ihnen, Onkel, mich in ihre Gesellschaft zu bringen. Hätten Sie mich einer Behandlung, wie ich sie in Ihrem Hause erfahren, infolge eines falschen Vertrauens oder unvollkommener Kenntnis Ihrer Gäste ausgesetzt, so würden Sie der Entschuldigung gar sehr bedurft haben. Wenn Sie es aber, wie ich glaube, bei Kenntnis der Elenden taten, so war Ihr Benehmen ebenso hinterlistig als grausam. Ralph warf sich im höchsten Erstaunen über Käthchens keche Rede auf seinem Stuhle zurück und sah sie mit einer finsteren, zürnenden Miene an. Sie begegnete jedoch seinem Blicke stolz und fest, und obwohl sie erblaßt war, deuchte ihm ihr belebtes Antlitz noch edler und schöner als je. »Ich sehe, du hast von dem Blute des trotzigen Knaben etwas in dir«, sagte er in seinem rauesten Tone. Ein Etwas in Käthchens blitzendem Auge hatte ihn an Nicholas bei seiner letzten Zusammenkunft mit dem Neffen erinnert. »Das hoffe ich«, erwiderte Käthchen, »und ich würde stolz darauf sein, wenn ich es wüsste. Ich bin Jungonkel, und die Schwierigkeiten und das Elend meiner Lage haben Nicholas Sinn in mir bezähmt. Jetzt aber ist mir, was ich bisher ertragen, schlechterdings unerträglich geworden, und mag daraus herkommen, was will. Ich kann und werde diese Beleidigungen, so wahr ich Ihres Bruders Kind bin, nicht mehr über mich ergehen lassen.« »Was für Beleidigungen, Mädchen?« fragte Ralph mit Schärfe. »Denken Sie an das, was hier vorging, und beantworten Sie sich die Frage selbst«, erwiderte Käthchen hoch errötend. »Onkel, Sie müssen, und ich bin davon überzeugt, werden mich von einem so schändlichen und erniedrigenden Umgange befreien, wie der ist, dem ich jetzt preisgegeben bin. Ich will nicht zornig, nicht leidenschaftlich sein«, sagte sie, zu dem alten Manne hineilend und ihren Arm auf seine Schulter legend. »Verzeihen Sie mir, wenn es den Anschein hatte, bester Onkel, Sie wissen aber wahrlich nicht, was ich gelitten habe. Sie kennen die Gefühle eines jungen Mädchens nicht. Ich habe kein Recht zu erwarten, dass Sie sie kennen, aber ich weiß, dass Sie mir helfen werden, wenn ich Ihnen sage, dass ich bis zum Tode betrübt und gequält bin.« Ralph sah sie einen Augenblick an, wendete sodann das Gesicht von ihr ab und stampfte ungeduldig mit dem Fuße. »Ich habe einen Tag nach dem anderen gehofft«, fuhr sie sich über ihn beugend und furchtsam ihre kleine Hand in die seinige legend fort, »dass diese Verfolgung aufhören würde, war Tag für Tag genötigt, mich heiter zu stellen, während ich grenzenlos unglücklich war. Ich hatte niemand, mich zu beraten oder zu beschützen. Meine Mutter hält die Ruchlosen für ehrenwerte Männer, und wie kann ich sie enttäuschen, da sie sich in ihrer Täuschung so glücklich fühlt, da ihr Wahn die einzige Freude ist, die sie hat? Die Dame, zu welcher sie mich gebracht haben, ist keine Frau, der ich so delikate Sachen anvertrauen könnte, und so komme ich denn endlich zu Ihnen, dem einzigen Freunde, an den ich mich wenden kann, fast dem einzigen Freunde, den ich besitze, Sie um Beistand zu bitten und anzuflehen.« »Wie kann ich dir beistehen, Kind?« fragte Ralph, stand auf und fing wieder an, wie vorher auf und ab zu gehen. »Ich weiß es. Sie haben Einfluss bei einem der schlechten Männer«, erwiderte Käthchen mit Nachdruck. »Würde nicht ein Wort von Ihnen genügen, Sie zu bewegen, von Ihrem unmännlichen Benehmen abzulassen?« »Nein«, sagte Ralph sich plötzlich umwendend, »zum wenigsten, dass ich weiß es nicht, ob ich's bewirken könnte.« »Sie wissen es nicht?« »Nein«, sagte Ralph, stand still und legte die Arme wieder auf den Rücken. »Ich weiß es nicht.« Käthchen trat ein paar Schritte zurück und blickte ihn mit einer Miene an, als ob sie zweifelte, recht gehört zu haben. »Ich stehe in Geschäftsverbindungen mit Ihnen«, sagte Ralph, sich abwechselnd auf den Zehen und Fersen wiegend und seiner Nichte kaltblütig in das Gesicht blickend, »und es geht nicht an, dass ich Sie vor den Kopf stoße. Was ist denn auch am Ende? Wir haben alle unsere Prüfungen und Unannehmlichkeiten, und dies ist eine der deinigen. Viele Mädchen würden stolz darauf sein, solche Anbeter zu ihren Füßen zu sehen.« »Stolz?« rief Käthchen aus. »Ich sage nicht«, fuhr Ralph den Zeigefinger emporhebend fort, »dass du nicht recht daran tätest, sie zu verachten. Nein, du gibst dadurch einen Beweis von deinem gesunden Urteile, wie ich von Anfang an wusste, dass du es würdest. In allen anderen Beziehungen befindest du dich in einer erwünschten Lage. Was du zu erdulden hast, ist von keiner Bedeutung. Folg dir der junge Lord auf deinen Schritten und Tritten nach und flüstert dir seine läppischen Fadheiten in das Ohr. Was tut's? Es ist eine unehrenhafte Bewerbung. Mag sein. Sie wird bald ein Ende nehmen. Über kurz oder lang wird ihm wieder etwas Neues in die Augen stechen und du bist erlöst. Bis dahin. »Bis dahin«, unterbrach Käthchen mit geziemendem Stolz und Entrüstung, »bin ich der Verachtung meines Geschlechts ausgesetzt und diene ich dem anderen zum Spielzeuge, verdammen mich alle rechtschaffenden Frauen mit Grund und werde ich von allen rechtlichen und ehrenhaften Männern verachtet. Sinke ich in meiner eigenen Achtung und fühle ich mich durch jeden mich treffenden Blick erniedrigt.« Ich ertrage dies nicht, und wenn ich die gemeinste und schwerste Arbeit tun, mir die Hände bis auf die Knochen durcharbeiten soll. Missverstehen Sie mich nicht. Ich werde Ihrer Empfehlung keine Unehre machen, will in dem Hause, in welches Sie mich versetzt hat, bleiben, bis ich gemäß den Bedingungen meines Engagements berechtigt bin, es zu verlassen, obwohl ich jene Herren, wohl zu merken, nicht wiedersehe. Wenn ich es verlasse, so werde ich mich vor den Zudringlichen und vor ihnen verbergen und meiner Mutter den nötigen Unterhalt durch saure Arbeit zu verschaffen suchen, um wenigstens im Vertrauen auf die Hilfe Gottes in Frieden zu leben. Mit diesen Worten ging sie hinaus und ließ Ralph regungslos wie eine Bildsäule zurück. Als sie die Tür hinter sich geschlossen hatte, erblickte sie dicht an derselben Newman Knox. Er stand gleich einer Vogelscheuche im Winterquartiere, kerzengerade in einer Wandvertiefung. Die Überraschung hätte ihr fast einen Aufschrei ausgepresst. Newman legte jedoch den Finger auf den Mund und sie bewies Geistesgegenwart genug, ihre Bewegung zu bemeistern. »Psst«, sagte Newman, sie über die Haustür geleitend, weinen Sie nicht!« Allein über seine eigenen Wangen liefen ein paar große Tränen herab. Er zog etwas aus der Tasche, das einem alten Abstäubetuch glich, und trocknete ihr damit die Augen ab, als wenn sie ein kleines Kind gewesen wäre. »Ich sehe«, sagte der Arme, »Sie geben der Natur jetzt nach, recht so, gefällt mir.« Es war recht, ihm keine Schwäche zu zeigen. Ja, ja, ha, ha, ha, armes Mädchen. Er wischte sich selbst die Augen ab und öffnete ihr die Haustür. Weinen Sie nun aber nicht mehr, flüsterte er. Ich werde Sie bald sehen. Ha, ha, ha. Und noch jemand wird Sie auch bald sehen. Ja, ja, ho, ho. »Gott sei mit Ihnen«, erwiderte Käthchen im Hinauseilen, »Gott sei mit Ihnen.« »Meins ebenso«, sagte Knox. »Ha, ha, ha, ho, ho.« Er hatte die Tür noch einmal ein wenig geöffnet, um ihr nachzurufen, ermunternd zuzunicken und zu lachen, und er verschloss sie, um traurig den Kopf zu schütteln und zu weinen. Ralph verharrte in derselben Stellung, bis er die Haustür verschließen gehört hatte, zuckte darauf die Achseln, ging ein paar Male, zuerst rasch und dann langsamer, auf und ab und setzte sich an seinen Schreibtisch. Es gehört zu den Rätseln der menschlichen Natur, die beachtet, aber nicht gelöst werden mögen, obgleich Ralph in dem Augenblicke wegen seines Benehmens gegen das unschuldige, wackere Mädchen keine Gewissensbisse empfand und obwohl seine unsauberen Klienten genau das getan hatten, was er erwartet, was er gewünscht, was seinen Zwecken förderlich sein musste, so hasste er sie desungeachtet aus Herzensgrunde. »Nur Geduld«, murmelte er, ingrimmig umherblickend und die Fäuste schüttelnd, als wenn sie leibhaftig vor ihm ständen. »Ihr sollt mir dafür bezahlen, sollt mir teuer dafür bezahlen. Während er Trost in seinen Büchern und Papieren suchte, wurde vor der Tür seines Schreibzimmers ein kleines pantomimisches Stück aufgeführt, das ihm kein geringes Erstaunen verursacht haben würde, wenn er Zuschauer hätte sein können. Newman Knox war der einzige Akteur. Er stand in einiger Entfernung vor der Tür, hatte das Gesicht derselben zugekehrt, seine Rockärmel aufgekrempelt und war beschäftigt, die kräftigsten und kunstgerechtesten Streiche in die Luft auszuführen. Im ersten Augenblick hätte man glauben sollen, dass er nur beabsichtigte, bei seiner sitzenden Lebensweise die Lungen- und Armmuskeln zu stärken. Allein der lebhafte Eifer und die Freude, die in seinem schweißbedeckten Antlitz sich ausdrückten, und der Umstand, dass er offenbar seine Streiche fortwährend gegen eine bestimmte Stelle, eine eingebildete Person, richtete, würden den aufmerksamen Beobachter bald überzeugt haben, Newman dresche im Geist auf Leben und Tod den Leib seines höchst ehrenwerten Geschäftsgebers, Mr. Ralph Nickleby's. Ende von Abschnitt 10, gelesen von Jos van Aken, Braunschweig, 6. Oktober 2024.